1. Ich sah den Hernem alter Stehen, und Befall, Schlag auf den Sohlen auf, damit die Schwellen erbeben, Zuschmetschere und Schludere SIE auf die Kopfer aller. Ich word SIE BIS auf den letzten MIT DEM Schwert erschlagen, so dass keine von ihnen entfliehen oder sich retten kann. 2. Selbst wenn SIE in die Unterwelt eindringen, word Mainhand SIE von dort Zurich holen, und wenn SIE in den Himmel hinaufsteigen, word ICH SIE von dort herbstürzen lassen. 3. Verstecken SIE sich auf dem Gipfel des Carmel, word ICH SIE dort aufspüren und Zurich holen, und wenn SIE sich auf dem Grund des Meers vor meinen Augen verbergen, word ICH dort die Schlange entsenden, die SIE basen word. 4. Wenn SIE vor ihren Feinden in die Gefangenschaft ziehen, word ICH dort das Schwert entsenden, das SIE erschlagen word, den ICH word mein Ort auf SIE richten, ihnen Böses und nicht gut zuzufügen. 5. Denn der Herr, Jahwe, der Gott der Heerscheren, ist es, der die Erde berührt, so dass SIE sich milt und Albewohner darauf in Trauer geraten, SIE hebt sich überall wieder nil und sinkt wieder wieder nil in Ägypten. 6. Er hat im Himmel sein oberen Gemacher gebort und sein Gewölbe auf der Erde gegründet, ruft die Wasser des Meers herbei und gießt SIE über die Erde Oberfläche aus, Jahwe ist sein Name. 7. Seid mir nicht wie die Kushiten, Israeliten, spricht Jahwe. Habe ich nicht Israel aus Ägypten geführt und die Philister von Kafta soe die Aramäer aus Kur? 8. Die Augen des Herrn Jahwe richten sich gegen das Sundage Konigreich, amis von der Oberfläche der Erde zu tilgen. Doch word ich das Haus Jacobs nicht vollständig vernichten, spricht Jahwe. 9. Nein, ICH word Anweisung geben, dass das Haus Israel unter allen Volken geschüttelt word, so why man in einem Sieb schüttelt, one das Einsteinchen zur oder fault. 10. Alsander in meinem Volk sollen durch das Schwert fallen, die meinen, das Unglück word uns nicht erreichen und uns nicht überraschen. 11. An jenem Tage word ICH die Zerfallen hat Davids wieder aufrichten, Reis vermauen und Trümmer wieder herstellen, SIEY in den Tagen der Vorzeit nu zu bohren. 12. Dies geschieht, damit SIE den Überist Edoms und Elvolker. Über die eins mein Name genannt word, in Besitz nemen konin, spricht Jahwe, der dies tun word. 13. Dann werden Tage kommen, spricht Jahwe, die word der Flüge den Schnitter einholen und der Traubenkältere den Samen. Die Berge werden von Moostriefen und el Hügel werden zerfließen. 14. Dann word ICH das Geschick meins Volks Israel wenden, SIE werden Verodit Stadti aufbauen und darin wohnen, Weinberg anpflanzen und ihren Wein trinken, Garten anlegen und Frukte geniessen. 15. ICH word SIE in ihrem Land einpflanzen, so dass SIE niemals wieder ausdem Land, das ICH ihnen gegeben habe, herausgerissen werden, spricht Jahwe, dein Gott.